Abschnitt 45 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Trutzlied, März 1919. Nennt uns nur höhnisch Weltbeglücker, weil wir das Joch der Unterdrücker nicht länger dulden und die Schmach. Lacht nur der neuen Ideale, leert auf die alten die Pokale. Wir geben nicht nach. Legt nur die Stirn in ernste Falten, schreckt auf im Bette ungehalten und scheuert euch die Augen wach. Flucht auf die unerwünschte Störung, reißt's Fenster auf und schreit Empörung. Wir geben nicht nach. Setzt euch nur auf die Geldkassette, dass Gott die arme Seele rette aus Not, Gefahr und Ungemach. Und ruft nach euren guten Geistern, nach Polizei und Kerkermeistern. Wir geben nicht nach. Dass den Verrat der Teufel hole, langt nur die Repetierpistole samt den Patronen aus dem Fach und schmückt den Hut mit der Kokarde der geldsacktreuen weißen Garde. Wir geben nicht nach. Lasst Volkes Blut in Strömen fließen, lasst uns erhängen und erschießen, setzt uns den roten Hahn aufs Dach. Lasst Mörser und Haubitzen wüten, um euer Diebesgut zu hüten. Wir geben nicht nach. Lasst euer Höllenwerkzeug toben. Die Sehnsucht selbst hat sich erhoben des Volks, das seine Ketten brach. Freiheit und Recht stehen auf der Schanze. Sieg oder Tod, jetzt geht's ums Ganze. Wir geben nicht nach. Ende von Abschnitt 45.